In der Straßengemeinschaft Ryeonmot der Stadt Pyongyang wurde eine außerschulische Erziehungsstätte errichtet, die über alle Bedingungen dafür verfügt, den Kindern entsprechend ihrer Psyche ausreichende Kenntnisse über Verkehrssicherheit zu vermitteln. Am 2. Juli wurde der Kinderverkehrspark der Stadt Pyongyang eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen teil die Funktionäre der Partei und Marktorgane, die leitenden Mitarbeiter verschiedener Einheiten, die zum Bau des Parks beitrugen, die Verkehrssicherheitskräfte, Werktätigen, Schüler und Kinder.